ist es nicht erlaubt, um die Erlösung von einem besonderen Übel zu bitten, zum Beispiel von einer Krankheit, also von einzelnen Übeln. Ja, es ist erlaubt, um die Erlösung von einem besonderen Übel zu bitten, aber so, dass wir uns immer in den Willen Gottes ergeben, der auch diese Drangsal zu Nutzen unserer Seele verhängen kann. Relative Übel, Krankheiten, Widerwärtigkeiten. Panikpandemie momentan. Der Coronavirus, eine Epidemie ist, weiß man nicht so genau, soll man es noch wissen. Kann ich nicht sehen, den Wicht. Aber die Panikmacherei, sicher ein großes Übel, aber gut. Ich wollte den lieben Gott bitten, dass uns davor befreit und solange es andauert, das zum Nutzen unserer Seele verwenden.